Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später dran. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio bei 1 Live schon angefangen. Jetzt seid ihr, die Fernsehzuschauer, auch da. Ich freue mich sehr darüber. Heute Nacht sind wir wieder offen für eure Themen, für alles, was ihr gerne mit mir bereden wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, diese Nummer ist einfach zu wählen. 0180 5678 111. Ich unterhalte mich gerade mit Dieter. Dieter ist 1,91 Meter groß. Er wog vor 6 Monaten noch 200 Kilo und hat jetzt in den letzten 6 Monaten 80 Kilo abgespeckt und hat ein Gewicht von 120 Kilo. Stimmt, Dieter, ne? Genau so ist es. Und die Methode heißt nicht FDH, sondern Friss ein Viertel. Genau. Ne, soweit haben wir gerade geredet. Genau. Und ich hatte dich gerade gefragt, ob es dir leicht fällt, diese Methode des Abnehmens da durchzuziehen. Und sagst du, keineswegs, ne? Nee. Nein. Also absolut nicht. Der Doktor hat mich also vor die Wahl gestellt, so weitermachen. Mhm. Und dann kann ich mir in 2 bis 3 Jahren aussuchen, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Mhm. Ja, und da ging es dann. Was ist denn jetzt dein Ziel? Also 120 Kilo sind erreicht im Moment schon? Nein, also mein Ziel ist 100 Kilo. Das ist mit meiner Größe dann auch zu vereinbaren. Ne? Ist ja dann noch zu schaffen, ne? Ja, ich hoffe, dass ich es schaffe. Meinst du denn, dass du jemals wieder ein relativ normales Essverhalten auf die Reihe bekommst? Oder ist das jetzt einfach degeneriert durch die Jahre des Fressens, sage ich mal? Das ist so. Ich sag mal, ich könnte heute von heute auf morgen wieder damit anfangen. Mhm. Jeden Tag Pommesbude, abends zu Hause nochmal warm. Mhm. Aber ich habe auch Angst, also da klingen mir die Worte von dem Doktor im Ohr, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und deswegen muss ich mich da zusammenreißen. Und jetzt mache ich mir halt dann abends mal einen leckeren Salat, wo ich dann auch eben eine doppelte oder dreifache Menge von essen kann. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur friss ein Viertel, sondern wahrscheinlich auch friss ein Viertel und das dann auch noch... Richtig. Richtig, ne? Genau. Ja, ganz was anderes. Und es ist auch, ich habe mir auch früher keine Zeit beim Essen genommen, also das war so in 5 Minuten mit einer Portion Pommes erledigt. Ne? Aber du musst doch dann auch im Moment schon ein ganz tolles Erfolgserlebnis haben, wenn man 80 Kilo runtergehungert hat. Der Erfolg, sag ich mal, kostet in dem Fall ziemlich viel Geld, weil es geht ja, Garderobe ist nicht mehr dran zu denken, alles Müll, weg. Ja gut, aber was hätte auf der anderen Seite das Geld gekostet, wenn du das Gewicht gehalten hättest? Ja, ne? Das ist natürlich. Muss man ja auch so sehen. Also musst du jetzt schon ein sehr attraktiver Mann geworden sein wieder. Ja, attraktiv ist vielleicht zu viel gesagt, aber ansehnlich, sag ich mal. Hast du dich denn vorher unansehnlich gefunden? Ja, natürlich. Ja, natürlich ist es nicht. Ich stutze gerade schon, während ich das so formuliert, denn es gibt ja dicke Menschen, die sagen, ich bin fett und ich finde mich schön und toll. Nein. Also die Leute, die das sagen, die halte ich für absolute Spinner, möchte ich vielleicht zu viel gesagt, aber die machen sich selber was vor, glaube ich. Ne? Ja. Und bei mir war es eben so, ich habe also mit diesen 200 Kilo mehr als zu kämpfen. Freunde haben schon gesagt, wenn ich allein ins Kino gehe, sage ich 8-mal Sperrsitz. Mhm. Und wenn ich mich auf eine Computerwaage stelle, die sagt dann bitte nur eine Person. Du könntest ja wahrscheinlich gar nicht ein normales Flugzeug buchen, ne? Einen normalen Sitz. Nein, das ist wirklich so. Das konnte ich wirklich nicht. Ja. Und ich wäre auch zu keinem Zeitpunkt mit so viel Gewicht irgendwo in Urlaub gefahren. Mhm. Weil wenn ich mich da irgendwo am Strand gelegt hätte, die Leute von Greenpeace hätten mich wahrscheinlich immer wieder ins Wasser gezogen. Der Dieter hat gerade erzählt, dass die Ursache für diese Fresserei vor ein paar Jahren begonnen hat, dadurch, dass er in eine Krise mit der Freundin kam und die Freundin ihn verlassen hat. Genau. Wie sieht es denn im Moment mit Frauen aus? Läuft schon was? Im Moment ist es wieder so, dass ich sagen wir mal, wieder gute Chancen habe. Siehst du? Bitte? Ich sag, siehst du? Und 20 Kilo weiter laufen dir die Mädels wieder hinterher. Das könnte sein. Mein Vater zum Beispiel, der wohnt so 20 Kilometer von mir weg. Ja. Der hat mir da auch ein bisschen beigeholfen, hat mir zwar ein bisschen auf Deutsch gesagt in die... Wir verstehen schon, ja. Ja, und hat gesagt, seh zu, dass du damit klarkommst und dass du mal ein bisschen runterkommst mit dem Gewicht. Und jetzt bin ich eigentlich stolz darauf, dass ich das so weit geschafft habe. Das kannst du auch. Ne? Das ist eine stolze Leistung, wirklich. Ja. Und wir drücken dir die Daumen, dass die 20 Kilo auch noch runterkommen. Ja. Und du dich dann wieder so fühlst, dass du dich wohlfühlst. Das ist das Allerwichtigste. Das ist gut. Alles Gute. Domian. Dieter. Darf ich meinen Vater noch mal kurz grüßen? Der schaut deine Sendung aus. Na gut. Hallo, Papa, ich bin in Heiligenhaus. Ich liebe dich. Papa in Heiligenhaus. Ja. Dieter. Ciao, Domian. Ciao. Tschüss. Ich bin in guter Stimmung heute, deswegen durfte Dieter grüßen, aber jetzt ist denn auch Schluss. Cornelia ist 48. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Cornelia, hallo. Jo. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Thema nennen soll. Außerdem, wenn ich dich sehe, kriege ich jedes Mal Herzklopfen. Oh. Du schämst mich ja geradezu. Es ist folgendes. Ich habe also eine Freundin, gute Bekannte, wie auch immer, 2, 3 Jahre jünger als ich. Ja. Und die hat zwei Söhne, sehr jung, 16, 18 Jahre alt, mhm. sehr, sehr hübsche Bengels, davon abgesehen, mhm. also richtig schnucklig. Ich habe selber einen Sohn von 28, mhm. ja. Und ja, wir haben uns oft getroffen, sie war oft bei mir, ich war oft bei ihr, Kaffee trinken, wir saßen oft Stunden zusammen, also von morgens 10 bis abends um 7 oder so und haben wirklich über Gott und die Welt geratscht, mhm. ja. Mhm. Und die Söhne waren also recht oft dabei. Der Kleine lebt bei ihr, ja. der 16-Jährige, und der 18-Jährige, der lebt beim Vater. Ja. Und irgendwann kam auch mal das Gespräch drauf, ja, so junger Mann, ältere Frau oder ja. was auch immer, ja. Und da hat sie, also das hat sie jetzt wirklich ernst gemeint, ja. Also nicht, dass du jetzt denkst, das ist ein Joke oder ein Fake oder irgendwas. Also sie hat es wirklich ernst gemeint. Ja, was denn? Und in Anwesenheit der Jungs hat sie gemeint, ich soll mal mit denen schlafen, ach. Damit die von mir noch was lernen. Das ist eine ganz tolle, dicke Freundin von dir. Ja, was heißt, wir haben uns sehr gut verstanden. Mhm. Also finde ich, also ich sage ja, wir haben über alles geredet. Ja, ja, finde ich schon sehr krass. Das war heftig. Mensch, ja. Wie hast du denn darauf reagiert? Ja, also ich habe erst mal geschluckt und vor allen Dingen war die Reaktion der beiden Jungs war ja eigentlich viel primärer für mich. Was haben die denn gesagt? Denn der Kleine, der hat mich angeschaut, ich habe ihn angeschaut, also wir mussten beide erst mal schlucken. Ihm war es ungeheuer peinlich. Dass die eigene Mutter das vorschlägt, ne? Ja, in Anwesenheit der Jungs. Also ihm war es peinlich, dem Kleinen? Dem Kleinen war es äußerst peinlich. Der Große hat sich das nicht so anmerken lassen, aber hat 5 Minuten später gemeint, ja, er hätte wohl eine Verabredung müsste wohl gehen und so, ja. Und irgendwie, mir war dann auch nicht mehr ganz wohl, ja. Ich bin dann auch gegangen und habe mich seitdem bei ihr nicht mehr gerührt. Mhm. Weil ich fand das, also sie hat ja noch, das Schönste noch, sie hat dazu gesagt, wenn sie nicht die Mutter wäre, oder beziehungsweise sie würde ja ihren Söhnen was beibringen, wenn sie nicht die Mutter wäre, so ungefähr. Jetzt, ist das eine Seite, die du da ganz neu kennengelernt hast von der Frau, wenn man befreundet ist? Ja. Hast du sowas vorher schon mal irgendwie gewittert vielleicht, dass die... Nein. Also in der Richtung überhaupt. Also es war durchaus ernst gemeint, es war nicht irgendwie so ein Witz. Das war absolut ernst gemeint, ja. Deshalb, erst wollte ich noch ein bisschen, wollte es als Joker auffassen. Ja, aber Cornelia, jetzt hast du mir beschrieben, wie die Jungs reagiert haben. Die waren beschämt und wahrscheinlich eher ein bisschen irritiert, wahrscheinlich auch, ne? Aber was hast du denn gesagt? Du bist eine reife Frau, du musst doch da der Frau Kontra gegeben haben. Ja, im ersten Moment mal nicht, weil ich im Moment nicht wusste, was ich sagen sollte. Mhm. Und zwar ist es so, die macht auch Telefonsex. Und zwar so. Nicht auf nett und lieb und stöhnen und so, sondern da geht's richtig hart zur Sache. Mhm. Ja. Und über diese Dinge haben wir uns auch unterhalten. Ich meine, da waren ihre Jungs teilweise auch dabei. Was hast du gesagt? Was hast du in dem Moment gesagt? In dem Moment habe ich gesagt, naja, das ist wohl nicht so ganz lustig, was er da gesagt hat. Mhm. Und dann war das Thema vom Tisch, oder wie? Jein, eigentlich nicht. Weil ich habe den, ich bin dann nicht mehr hingefahren. Ich versuche mir diese Situation da in dem Zimmer vorzustellen. Die schlägt das vor, die Jungs sind irritiert und beschämt. Du erwiderst irgendwas, wie geht das dann weiter? Kommt man dann zu einem anderen Thema, ist ein Stück Tochter oder wie? Nee, also der Kleine, der ist dann aus dem Zimmer gegangen, mhm. das heißt ist in sein Zimmer mhm. gegangen und der Große hat unterm Vorwand eine Verabredung. Das hast du schon erzählt, ich meine jetzt, was du gemacht hast. Ich bin dann auch sofort gegangen. Aha. Mir fiel dann auch plötzlich ein, da ich noch was zu erledigen habe. Also ich würde sagen, wenn dir an dieser Bekanntschaft ein bisschen was gelingen ist, würde ich nochmal mit der Frau richtig Tacheles reden. Und ansonsten die Sache auch sein lassen, ne? Ist ja schon sehr seltsam, merkwürdig. Es ist eben jetzt, wie gesagt, ein Bruch in der Beziehung, mhm. weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich da reagieren soll. Ich habe nämlich, ist ein paar Tage her, habe ich den Großen mal, in der nächsten Stadt gesehen, als ich dort war. Und wir haben uns also immer stehen geblieben, geratscht. Mhm. Klar, dass der natürlich verunsichert ist, ist völlig klar. Und er ist wirklich völlig verunsichert. Aber das ist jetzt kein Problem hauptsächlich zwischen dir und den Jungs, sondern das Problem liegt jetzt zwischen dir und der Frau. Zwischen mir und ihr. Und ich schätze mal, dass die sogar zuhört oder zusieht, weil die ja ganz oft auch deine Sendung anschaut. Dann sag und ihr jetzt etwas. Sie wird sich angesprochen fühlen. Also sie wird wissen, wen ich meine. Cornelia, sprich sie an. Wenn sie jetzt zuhört, wir gehen mal davon aus, dass sie zuschaut, zuhört, sag das zu ihr, was du ihr vielleicht da in dem ersten Moment nicht sagen konntest, weil du so überrascht und geschockt warst. Jetzt hast du die Gelegenheit dazu. Ja, also Chrissy, falls du zuhörst, ich wollte sagen, ich fand es also gar nicht sehr komisch, was du da gemacht hast. Und gut, wenn du das nächste Mal anrufst, gehe ich ans Telefon und dann sollten wir uns zusammensetzen und nochmal über die Sache reden. Ich weiß, dass ich mich jetzt zurückgezogen hatte, aber ruf nochmal an und ich rühre mich dann und dann können wir die Sache aus der Welt schaffen. Das war ein Wort. Und jetzt hoffe ich, dass Chrissy, so heißt sie, bei dir anruft, vielleicht heute Nacht noch, und ihr beide nochmal ins Gespräch darüber kommt. Okay. Ja, auf alle Fälle, denn ich meine, es war ja eigentlich eine ganz nette Freundschaft. Mhm. Nur wie gesagt, also es war schon ein bisschen heftig. Glaube ich auch. Hoffen wir auf einen Anruf, Cornelia. Ich bedanke mich. Mach's gut. Tschüss. Mach weiter so. Wir bemühen uns. Tschüss. Ja, fein. Tschüss. Jo. Wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, über Sex, über Politik, über Liebe, über Krankheiten und was auch immer, dann ruft mich ganz einfach an 0180 5678 111 oder faxt mir unter 0180 5678 110. Es geht weiter mit Tanja und Tanja ist 20. Ja, hallo, grüße dich. Tanja, schönen guten Morgen. Ja, morgen. Erstmal, ich habe dein Buch gelesen. Ich habe es einmal ohne Probleme bekommen. Jenseits der Scham. Das war überhaupt kein Problem. Da lagen sogar noch welche auf Vorrat. Ja. Und ich war echt begeistert. Ja, das freut mich und Heller von Sinnen sehr, wenn du das sagst. Ja, war auch wirklich gut geschrieben, muss ich euch sagen. Ja, vielen Dank. Weswegen ich jetzt anrufe, das ist jetzt ein bisschen komisch jetzt vielleicht zu verstehen. Ich leide unter einem Kontrollierzwang. Und zwar kontrolliere ich mich jeden Tag selber. Du, ich finde das ja immer, wir haben ja schon mehrfach hier das Thema gehabt, Zwänge und Rituale. Und ich mache dieses Thema sehr gerne. Und ich mag dieses Thema auch sehr gerne, weil das so skurril ist. Und weil alle Leute, im Prinzip jeder von uns, irgend so einen Tick oder so eine Macke hat. Jeder, fast jeder. Und du hast also nur einen Kontrollierzwang. Ja. Was genau ist das? Beschreib's uns mal. Ja, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin mit Freunden oder alleine, dann kommt es also nicht selten vor, dass ich dann sage, nee, ich fahre jetzt doch noch mal eben schnell nach Hause, dann drehe ich auf halbem Wege um, um zu gucken, ob jetzt zum Beispiel meine Kaffeemaschine auch wirklich aus ist. Oder jeden Abend, das ist einfach so, ich bin mir dessen auch hundertprozentig bewusst, nur ich kann es leider nicht sein lassen, jeden Abend mindestens 5-mal zu meiner Haustür zu gehen, beziehungsweise zu meiner Wohnungstür und gucken, ob die Tür auch zu ist. Mhm. Oder ich gehe nochmal runter zum Auto und gucke, ob die Handbremse angezogen ist. Also in dem Sinne, was völlig Blödes in dem Sinne. Ich weiß, dass ich schon mal kontrolliert habe. Ich weiß, ich sage es, ich rede dann auch mit mir selber. Mhm. Ich sage mir dann, Tanja, du weißt, dass die Tür zu ist. Du brauchst jetzt nicht nochmal hinzugehen. Ja. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, mich dann umzudrehen und dann wieder Richtung, zum Beispiel abends, wenn ich ins Bett gehe, dann wirklich Richtung Bett zu gehen, sondern ich denke mir dann, komm, noch einmal guckst du. Mhm. Und dann kontrolliere ich das dann nochmal. Und dann ist und gut. Und dann liege ich im Bett und dann denke ich mir... Ach, guck doch nochmal. Oder? Ja, kommt nicht selten vor, aber meistens denke ich mir dann, du hast gerade nachgeguckt. Ja, aber... Jetzt vertraue ich einmal mir selber. Ja. Aber es kann durchaus passieren, dass du da liegst und sagst so zu dir, ach, geh rasch nochmal gucken. Ja, kann, ja. Kann ja nicht schaden. Das geht jeden Abend so. So kann es durchaus passieren, dass du wie viel Mal die Tür kontrollierst, bevor du dann endlich einschläfst. Also musst du dir das so vorstellen, ich gehe dann zu meiner Tür. Ich habe also mein normales Haustürschloss und dann noch so ein Sicherheitsschloss oben drüber. Und dann sage ich mir grundsätzlich jeden Abend den einen Satz vor. Die Tür ist definitiv zu und der Schlüssel steckt drin. Also mit dem Schlüssel steckt drin, sage ich mir dann noch das mal, noch dazu, weil es könnte ja auch sein, dass ich aus Versehen vergesse, dass der Schlüssel noch von draußen steckt. Ist klar. Also die Frage war, wie viel Mal du maximal schon hingegangen bist, mal in einer Nacht, um zu kontrollieren. Maximal bin ich, glaube ich, ich schätze das mal so auf 8-mal. 8-mal. Ja. Du bist 20 Jahre erst alt, ne? Ja. Ja. Wie lange plagt dich denn schon dieser Tick, dieser Zwang? Also ich vermute ganz einfach mal, es ist so seit anderthalb Jahren so losgegangen. Mhm. Das ist so ungefähr die Zeit, wo ich dann auch meine erste eigene Wohnung hatte. Mhm. Und ich denke einfach mal, dass das so drinne ist, das ist deine eigene Wohnung, du bist dafür verantwortlich und jetzt musst du auch dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Mit zunehmender Tendenz, so von Monat zu Monat wird es heftiger? Nee, also eigentlich gleichbleibend. Es gibt auch mal einen Tag dazwischen, wo es kein Problem ist. Hast du einen Freund im Moment? Ja, der hält mich auch schon langsam für bescheuert. Wenn ich mal auf halbem Wege sage, du könntest du vielleicht auch mal eben zurückfahren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Herd rausgemacht habe. Eine Weile kann man da ja vielleicht noch drüber schmunzeln, aber irgendwann geht es einem als Partner dann auch auf die Nerven, ne? Ja, ich meine, gut, mein Freund kriegt da nicht allzu sehr viel mit. Du machst das so für dich im Geheimen. Ich kontrolliere das eigentlich, wenn ich weiß, er holt mich gleich ab, wir fahren gleich weg, dann kontrolliere ich schon mal alles vorher durch. Und wenn ich dann im Auto sitze, da denk ich mir dann, du hast geguckt und jetzt ist gut. Tanja, gibt es irgendetwas so ganz Geheimes, was du auch kontrollierst, was du eigentlich nie jemandem erzählen würdest, weil es dir vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, aber jetzt, da wir beide uns so gut verstehen, du dir so überlegst, na, dem Domian kann ich es vielleicht auch erzählen. Ach Gott, jetzt wird's aber spannend. Was willst du hinaus? Ich weiß es nicht, nein. Es kann ja sein, dass du außer deiner Tür dann irgendwas anderes noch kontrollierst oder wo du immer wieder ein Auge drauf hast. Nee. Nee. Nee, also ich kontrolliere zum Beispiel auch nicht meinen Freund. Das nicht. Also der ist da ganz außen vor. Ja, nee, und ich kontrolliere auch nicht andere Leute. Es bezieht sich immer nur auf mich selber. Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kriegst du es alleine in den Griff durch radikales Verhalten, indem du wirklich dich zwingst, es dann nicht mehr zu machen, aber wirklich dich zwingst, auch wenn du ein ungutes Gefühl hast. Oder wenn es wirklich zu sehr schlimm wird, dass du dann mal zumindest einige Male dich mal mit jemandem zusammensetzen solltest, der davon Ahnung hat, sprich mit einem Psychologen. Ja, ich meine, noch ist es ja noch geht's so, noch, ne? Dass es mich nicht belastet. Ja, deswegen glaube ich, kannst du... Wenn es mich so richtig belastet, ist es nicht so. Nur es geht mir teilweise richtig abends selber auf den Keks und dann denke ich mir, ich liege im Bett und denke mir, nee, jetzt hast du wieder heute Abend fünfmal geguckt, dass die Tür auch richtig zu ist. Tanja, wo bist du jetzt im Moment? Ich bin zu Hause. Ich weiß, dass ich gleich wieder zur Tür gehen muss. Wir werden das heute mal trainieren. Du liegst aber noch nicht im Bett. Nein. Du hast aber einmal schon kontrolliert. Nachdem ich nach Hause gekommen bin. Wann bist du nach Hause gekommen? Ja, das ist so... Wann bin ich nach Hause gekommen? So gegen 9? Ja, okay. Dann würde ich sagen, du darfst durchaus jetzt einmal nochmal kontrollieren gehen nach unserem Gespräch. Und dann ist aber auch Schluss für heute Nacht. Und das ziehst du mal durch. Und wenn du dich im Bett hin und her wälzt und denkst, ich muss nochmal kontrollieren gehen, sag zu dir nein. Sag nein. Heute kontrolliere ich nicht. Einmal darfst du jetzt, dann ist gut. Einmal. Das musst du mir jetzt wirklich auf die Hand versprechen, dass du heute nur einmal kontrollierst. Und dann wirst du morgen ein wunderbares Erfolgserlebnis haben, wenn du aufstehst, dann wirst du sagen, ich habe es doch schon mal so ein bisschen geschafft. Mhm. Okay? Ja. Ja, so muss man es machen. So, das ist es. Ja gut, Tanja, ich werde mich dann mal bemühen. Wir sind alle jetzt in Gedanken bei dir und denken, hoffentlich geht sie nur einmal kontrollieren. Das ist aber auch blöd. Ich meine, jemand anders, wenn ich das erzähle, der sagt mir dann, Mensch, wo hast du deinen Kopf? Du weißt doch, dass die Tür zu ist. Du hast doch schon einmal nachgeguckt. Mit Ratio kann man da nicht so rangehen. Also, nur einmal, alles klar. Ich wünsche eine gute Nacht, aber nur einmal. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ich werde mich bemühen. Wir können ja so mal. Ich gehe heute Nacht auch nur einmal kontrollieren, bei mir zu Hause. Ne? Ja, leider kann ich das ja wieder nicht kontrollieren. Nein, aber dann fällt es dir vielleicht leichter, dann denkst du, der Jürgen Domian geht auch nur einmal kontrollieren und dann wird die Sache schon rund. Okay? Wir können das so machen, dann haben wir wenigstens eins gemeinsam. Genau, so machen wir es. Ja, so ist alles klar. Tschüss, Tanja. Tschüss. Thomas, 28. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Gut siehst du aus. Danke. Obwohl ich etwas der Niederlage am Wochenende. Mit einer bösen Halsentzündung. Aber es geht schon wieder besser, nachdem mein Onkel Doktor mich gut behandelt hat. Das freut mich. Thomas, um was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe so ein Problem, ohne meine Schamhaare das andere Geschlecht kennenzulernen. Na, ohne deine Schamhaare das andere Geschlecht kennenzulernen? Ja, richtig. Verstehe, du wirst dir die Schamhaare abrasieren, oder? Nein, ich bin es schon. Du bist rasiert untenrum. Ja, genau. Wunderbar, finde ich gut, stehe ich drauf. Ja. Aber es ist dir wahrscheinlich scheißegal, worauf ich stehe. warum hast du sie abrasiert? Naja, wegen der Hygiene, ästhetisch, die ganze Palette halt durch. Naja, Hygiene, wenn du dich jeden Tag duschst, müsstest du sie eigentlich nicht rasieren. Nein, damit habe ich kein Problem mit Waschen, aber ich habe noch niemanden gesehen, der sich mit Duschbad die Haare wäscht. Mit du spart dir Haare, weißt? Naja, ich meine, wo Haare sind, brauchst du auch entsprechend mehr Pflege. Ach Quatsch. Und das, ja, ich habe das auf die Erfahrung gemacht, das geht dann ganz einfach besser. Ja? Also ja. Bei mir tut es ein gutes Stück Seife auch an den Stellen. Ich mag das auch zum Beispiel. Ich mag mich zum Beispiel nicht anfassen, ja, wenn ich jetzt so Haare habe. Ja. Wann, du hattest 28. Wann hast du dich zum ersten Mal im Schambereich rasiert? Oh, das ist schon 6 Jahre her. 6 Jahre her? Ja. Wie, und du hast jetzt innerhalb dieser 6 Jahre keinen Kontakt zu Frauen gehabt? Ach ja, doch, aber nicht so richtig. Was heißt nicht so richtig? Wenn du Mädel kennenlernst, dann kannst du ja nicht beim ersten Kaffee trinken gleich vor diesem Thema reden. Nö, muss nicht unbedingt sein. Nee. Weil sonst kriegst du gleich eine geknallt, oder? Ja, vielleicht auch nicht, aber man muss es nicht gleich thematisieren. Ja gut, und dann ist mir auch schon passiert, dass ich also das Mädel unbedingt haben wollte. Ja. Und darüber nicht gesprochen habe. Ja. Und dann nach ein paar Wochen ist es dann halt soweit gewesen, es sollte passieren. Und sie sah es, errötete und rannte davon. Nein. Ja doch. Lebst du in Bayern, oder wo? Nein, nein. Auf dem Land? Nein, auch nicht. Wie, die Frauen laufen davon, wenn sie einen rasierten, wunderschönen Penis sehen? Ja. Das glaube ich gar nicht. Doch. Wie, die sind rausgelaufen? Ja. Mit Schamesröte im Gesicht, aber so viele Frauen rasieren sich doch auch an den entsprechenden Stellen. Da habe ich eigentlich auch gedacht, aber da habe ich selten jemanden gefunden. Nochmal im Klartext, du hast 6 Jahre lang nicht richtig mit einer Frau geschlafen? Doch, das schon. Doch. Ich habe eine nennenswerte Beziehung hatte ich gehabt. Und mit der war das okay? Sie habe ich dazu überreden können, aber ich merkte dann begeistert auf der Beziehung, sie hatte immer weniger Lust. Also ich glaube ja auch, dass das in heterosexuellen Kreisen weniger verbreitet ist bei Männern, als denn zum Beispiel in schwulen Kreisen. Ne? Jetzt ist aber das Problem bei dir, dass du gerne weiter rasiert sein möchtest. Richtig, und die entsprechende Frau suchst. Genau, ja. Ihr lieben Frauen, das ist doch ein toller Thomas, ein toller Mann, wenn der, auch wenn er rasiert ist, ist doch völlig wurscht. Das hat dich aber nicht verleitet, bisher zu der Entscheidung zu kommen, ich lasse ihn mir wieder wachsen. Nee, eigentlich nicht, weil ich mache das jetzt schon so lange und ich habe mich auch daran gewöhnt, dass ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich wieder Wildwuchs habe. Mhm. Wie hältst du denn alles schön weich und glatt? Wie oft rasierst du dich? Ich mach's eigentlich, ich epiliere eigentlich, also ausreißen. Oh, das tut ja heute schwer, auch am Hodensack? Nee, da mache ich's mit Creme. Mit Creme, mit Enthaarungscreme? Ja. Und wie oft bist du dann so jeden zweiten, dritten Tag zum Gange? Nö, also beim Rausreißen, das hält ja dann 6 bis 8 Wochen an. Mhm. Und ja, so am Hodensack dann vielleicht 1-2 Mal die Woche. Ja, und wieso reißt du die raus? Warum rasierst du die nicht ganz schlicht mit einem? Ja, weil ich dann ja 2 oder alle 2 bis 3 Tage machen müsste und es dann. Achso, das hält dann länger. Und bezieht sich das jetzt nur auf den vorderen Genitalbereich oder enthaarst du dich auch im Po und vorne auf dem Bauch? Und naja, also meine Body Hairs, die mag ich eigentlich prinzipiell nicht so. Mhm. Bloß an der Stelle achte ich besonders drauf. Und unter den Armen, wie sieht's da aus? Auch rasiert. Auch rasiert. Das finde ich zum Beispiel, jeder Mensch ist ja nur ein bisschen anders, das finde ich bei Männern unerotisch, wenn sie unter den Armen rasiert sind. Ein Mann muss nach meinem Geschmack Haare unter den Armen haben. Aber das ist nun wieder meine ganz private Meinung, Thomas. Sollte dich nicht irritieren jetzt. Was machen wir denn jetzt? Wir rufen jetzt zu mehr Toleranz auf. Ne? Die Frauen sollen da offener werden. Und vor allen Dingen, wenn sie dich kennenlernen, sollen sie dich als Ganzes sehen, ne? Und nicht nur als kleines rasiertes Stückchen oder so. Ja, so ungefähr. Ne? Im Moment auch keine Affäre am Laufen? Nein, eigentlich nicht. Nichts am Kochen. Nichts am Kochen. Ich würde vielleicht doch ganz gerne noch heute Abend mit einer Frau reden, die das sehr schön findet, wenn ein Mann im Schambereich rasiert ist. Und vielleicht will diese Frau dich ja kennenlernen, Thomas, wer weiß. Das wäre schön. Das wäre doch was. Also, rasier dich weiter, wenn du Spaß dran hast. Ich finde es auch gut und ich drücke dir die Daumen, dass du ein Mädel findest, die das auch richtig affengeil findet. Dankeschön. Tschüss, Julian. Thomas. Bekomme ich noch ein Autogramm von dir? Ja, das kannst du gerne haben. Dafür musst du aber erstmal auflegen und dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Adresse. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Thema Rasieren und Schambehaarung ist ja eigentlich auch ein schönes Thema. Haben wir noch gar nicht hier so ausführlich behandelt. Wir machen mal ein Päuschen. 1:29:16, unsere obligatorische Pause. 35, 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, mit mir unterhalten wollt. Nummer 0180 5678 111. Und ich sage euch jetzt schon mal unser Thema morgen. Morgen steht die Sendung, die gesamte Sendung unter einem Thema, nämlich unter einer Frage. Das Thema heißt, die Frage heißt, soll ich oder soll ich nicht? Jeder von uns steht ja eigentlich immer wieder im Leben vor dieser Frage. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich mir die Schamhaare schneiden oder soll ich sie mir nicht schneiden lassen? Soll ich meinen Freund verlassen oder soll ich ihn nicht verlassen? Soll ich auswandern, soll ich nicht auswandern? Und so weiter. Soll ich oder soll ich nicht? Das ist das Thema morgen. Heute haben wir kein festes Thema. Ihr seid unsere Themenvorgeber. Zum Beispiel Tatjana. Und die ist 24 Jahre alt. Ja, richtig. Hallo, Dorian. Na? Na? Wir unterhalten uns jetzt hier beiden. Ja. Über was denn? Ich habe ein kleines Problem. Ich habe einen Freund, der ist 29. Mhm. Und Portugiese, verheiratet, hat zwei Kinder. Seine Kinder und seine Frau sind aber auch in Portugal, bleiben auch da. Er ist hier, mhm. Ja, schon seit 14 Jahren, war kurzzeitig mal wieder unten und seine Frau ist dann auch unten geblieben. Mhm. Ja, und er hat ein tierisches Problem mit meinem Job. Stopp. Sprich nicht weiter. Ich möchte jetzt raten, was du machst. Du weißt es doch eh schon. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Nein, ehrlich, ihr glaubt es immer nicht, aber es ist wirklich wahr. Ich sehe hier nur den Namen und das Alter. Aber ich habe ja nur eine gewisse Erfahrung nach über 7000 Gesprächen und manch eine Stimme sagt mir auch was. Du hast, ich sage jetzt mal, ich tippe mal, du hast irgendwas mit dem Bereich Erotik zu tun. Ja, das ist ehrlich. Richtig, ja. Ja, dann bist du entweder Prostituierte oder... Nein, ich mache Telefonsex. Diese Stimme. Ich wollte vorhin schon direkt am Anfang sagen, was für eine schöne Stimme. Danke. Aber ich wusste ja nicht, was du für ein Thema hast. Nachher wäre es was ganz Ernstes gewesen und dann... Das ist auch ernst, ja, auch wenn man darüber lachen kann, nee. Irgendwo, aber es ist trotzdem sehr ernst. Du bist Telefonsex-Anbieterin. Wir ziehen diesen Beruf im Moment an. Ich habe in den letzten zwei Wochen mit sehr vielen Telefonsexerinnen und einem Telefonsexer geredet. Aha. Immer mit großem Vergnügen, weil ich das sehr interessant fand. Und jeder hat einen anderen Aspekt von seinem Job erzählt. Mhm. Kurz nochmal zu deinem Job. Wie lange machst du schon? Ich mache das jetzt fast ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr? Hauptberuf? Ja. Machst du es zu Hause oder in einer Agentur? Nein, ich arbeite in einer Agentur. Wie viele Stunden am Tag? 7 bis 12. 7 bis 12? Ja. Hui, da hast du aber viele Orgasmen am Tag, ne? Zumindest die kriegst du zu hören. Ja, das wohl eher. Wie viel kriegst du denn zu hören am Tag? Das ist unterschiedlich. Also am Wochenende sind es natürlich mehr, klar. 20, 30, 40? 25, 25, 30. Stöhnen die Männer laut? Nein, auch das kommt auch unter anderem vor, dass sie laut stöhnen, ja. Rufen dich auch schon mal Frauen an? Es rufen mich auch schon mal Frauen an, ja. Und macht es dir Spaß, eine Frau auch heiß zu machen? Spaß machen relativ. Also ich meine, ich sehe das irgendwo als Job und nicht jetzt irgendwie als mein privates Vergnügen. Mhm. Es ekelt mich nicht an oder so. Gelingt es dir denn, eine Frau heiß zu machen? Ja, natürlich. Das schon, ne? Ja. Gibt es eigentlich spezielle Anbieter für Lesben? Weißt du was? So Lesben-Telefon? Gibt es auch natürlich. Es gibt sogenannte Gaylines. Es gibt halt eben auch diese... Gayline ist mir klar, ja. Ja, Lesben, doch, gibt es auch. Ja. Würde ich auch mal gerne besprechen mit so einer Lesben-Anbieterin. Aber jetzt rede ich ja mit dir, das ist ja im Moment das Wichtigste. Du bist also in diesem Job tätig und mhm. dein Freund weiß davon. Ja, natürlich. Ja. Also wir sind jetzt einen knappen Monat zusammen und er wusste das also auch vorher. Ist er denn eigentlich getrennt jetzt von seiner Frau oder ist das ein Doppelleben? Was er führt? Nee, er ist schon getrennt, ist getrennt und die werden sich scheiden lassen und mhm. sie bleibt halt auch mit den Kindern in Portugal. Ah ja, gut. Dann sind da schon mal klare Verhältnisse geschaffen. Mhm. Aber er nörgelt jetzt an dir rum. Ja, er nörgelt halt irgendwo an mir rum, ist halt eifersüchtig auf meine Kunden, obwohl das der totale Quatsch ist, weil ich habe mit meinen Kunden nichts. Und du spielst offensichtlich oder wahrscheinlich eine Rolle da, ne, die ganzen Stunden. Ja, natürlich. Du bist da nicht Tatjana, sondern... ein Rollenspiel. Nein, ich bin da schon jemand anders. Du bist Chantal. Oder wie auch immer du dich nennen magst. Sag mal, Domian, bist du Hellseher oder so ähnlich? Ehrlich, nicht. Alle, die in dem Bereich arbeiten, heißen irgendwie Chantal oder Bianca oder weiß ich was. Nennst du dich wirklich Chantal? Chantal war schon richtig. Das ist ja wirklich sehr witzig. Ich wusste es wirklich nicht. Nein, ich hab's auch nicht gesagt. Das konntest du auch nicht wissen. Also da bist du Chantal und Chantal ist natürlich eine Kunstfigur. Ja. Ne? Wie ernst ist denn eure Krise deshalb? Also wir haben letzte Woche deshalb zum Beispiel 3 Tage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Mhm. Und ja, ich muss irgendwo schlucken, wenn er mir dann erzählt, so, ja, ich habe gerade den Kindern 2000 Mark geschickt, so, halt, der unterstützt sie halt noch, ne, und ich muss das halt in dem Moment schlucken, aber wenn er dann... Achso, ich verstehe. Mhm. Also er erinnert dich an sein anderes Leben und an seine Kinder, was dich auch eifersüchtig machen könnte. Ne? So verstehe ich das jetzt. Oder wie meinst du das? Nee, das ist, er sagt irgendwo, ja, also er kommt halt damit nicht klar, dass ich halt irgendwo Sex am Telefon mache. Mhm. Und eine ganz witzige Situation, das heißt, ich fand es eigentlich weniger witzig. Wir haben am Samstag was miteinander gehabt. Mhm. Und daraufhin ließ er dann irgendwie einen Spruch raus, wo ich gedacht habe, Moment mal, habe ich jetzt einen Telefonhörer in der Hand. Weißt du, so um mir zu zeigen, ich kann das auch. Mhm. Aber mit den Kindern, das habe ich gar nicht verstanden. Wieso ist das für dich unangenehm, wenn er sagt, ich habe meinen Kindern Geld geschickt? Nein, unangenehm nicht, aber ich möchte da lieber rausgehalten werden, weil ich weiß nicht, so toll finde ich es in Anführungszeichen auch nicht. Ich denke gerade so, während du erzählst, ich höre dir natürlich zu, aber auch darüber nach, wie das für mich wäre, wenn mein Partner oder meine Partnerin Telefonsex-Anbieter wäre. Wie würde ich denn das finden? Du, das ist ein Job für jeder. Ja, das sagt man so, aber ich überlege gerade, wenn das so ganz nah an mir dran wäre. Also ich hätte ein tierisches Problem, wenn mein Partner, meine Partnerin Prostituierte wäre oder Callboy. Mhm. Ich glaube, dass ich da nicht locker... Nein, das könnte ich nicht. Ich könnte es nicht, basta. Mhm. Aber beim Telefonsex, glaube ich, könnte ich doch eher mit umgehen, ja. Ja, guck mal, ich mache mir irgendwo... Ja. Ich benutze weder meine Finger noch sonst irgendwas. Mhm. Ich spiele denen irgendwo eine Rolle vor, eine Fantasierolle. Und das war's für mich. Mhm. Da steckt also im Grunde genommen nicht viel hinter. Gut, ich habe natürlich auch Kunden, mit denen ich quatsche, die stundenlang mit mir telefonieren. Aber nicht so. Kann es sein, dass es damit zusammenhängt? Er kommt ja nun auch ein bisschen aus einem etwas anderen, ja, ein bisschen anderen Kulturkreis schon, aus dem Südländischen. Und da ist der Machismus ja noch ausgeprägter als bei uns. Dass es auch damit zusammenhängt, dass er einfach dich besitzen will und er dich nicht teilen? Nee, das nicht. Das eigentlich nicht, nee. Mhm. Also es ist wirklich dieser Job, ist er wie gesagt sogar eifersüchtig auf meine Kunden, was wirklich totaler Quatsch ist. Ich hatte ja neulich eine Telefonsex-Anbieterin, die haben das wunderbar gelöst. Die hat von zu Hause aus gearbeitet und hat öfters Sex mit ihrem Freund oder ihrem Mann, während sie ein Telefongespräch führte. Und der Mann hat das über Lautsprecher mitgehört, was sie mit dem Mann am Telefon beredet. Ja, das könnte ich ja gar nicht. Nee, das ist schon sehr abgedreht, ja. Also dann würdest du ja auch deine Rolle wieder verlassen. Ne? Eben, dann würde ich ihm ja eine Rolle, würde genau, ich mir ja. mein Privatleben ja. reinlassen. Das also, ich halt prinzipiell nicht. Ja, jetzt ganz ernst. Wenn er weiter Druck macht und sagt, hier, Tatjana, wenn du so weitermachst, ich kann es nicht, würdest du deinen Job, diesen neuen Job dafür an den Nagel hängen? Naja, ist ja nicht neu und ich denke irgendwo mal, ich verdiene hiermit wirklich gutes Geld und ich habe eigentlich nicht so das Interesse, dann mit dem Job aufzuhören. Und ich habe ihm halt auch eben schon angeboten, pass auf, lass uns den Job außen vor. Wir reden nicht mehr darüber. Mhm. Aber er wusste das doch vorher auch, bevor er sich dann noch näher an dich mit dir verbandelt hat, dass du das machst. Oder hast du ihm das erst später verraten? Mhm. Du hast es ihm später verraten? Oder wie? Nein, ich habe halt versucht, ihm zu sagen, dass wir halt eben nicht mehr über den Job sprechen. Nein, die Frage war anders. Du hast jetzt gerade im Moment nicht zugehört, glaube ich. Ich fragte, wann du ihm das gesagt hast. Hast du gleich von Anfang an mit offenen Karten gespielt? Ich habe gleich, das wusste er schon, bevor wir zusammen waren. Das meinte ich ja, das meinte ich jetzt. Nein, das wusste er schon, bevor wir zusammen waren. Und dass wir dann nicht mehr drüber reden, habe ich ihm dann letzte Woche Montag, wo wir dann den riesengroßen Streit hatten. Ja, was hast du denn eigentlich beruflich vorher gemacht? In der Gastronomie, genau wie er auch. Ja. Das heißt, dass er natürlich wesentlich weniger Geld verdient als jetzt. Richtig. Und mit mehr körperlichem Arbeitsaufwand, ne? Mit Energieaufwand. Richtig. Wie soll es weitergehen? Bist du fest entschlossen, deinen Job weiter durchzuziehen? Eigentlich schon, ja. Mhm. Also ich bin ganz unschlüssig. Wenn ich mitbekäme, dass mein liebster Mensch da so drunter leiden würde, würde ich schon in mich gehen überlegen, ob man da nicht irgendeine andere Lösung findet. Ich würde nicht meine Liebe für so einen Job opfern. Das ist der Job nicht wert, Tatjana. Finde ich. Also wenn du diesen Mann richtig groß liebst und wenn es wirklich nicht gelingt, per Gespräch und Diskussion ihn... Man kann ja mit ihm über das Thema gar nicht diskutieren. Mhm. Das ist ja das Problem. Er blockt ja meistens direkt ab. Mhm. Oder es kommt halt irgendein Spruch, entweder so von wegen, ja, du bist ja sowieso nur geldgeil und dir macht das ja auch noch Spaß. Mhm. Ja? Mhm. Ich meine, klar macht mir der Job zum Teil Spaß, sonst würde ich ihn nicht machen. Mhm. Ja? Könntest du ihn bewegen, sich bei mir mal zu melden? Ich würde gerne mit ihm auch reden. Weiß ich nicht. Versuch's doch mal, frag doch mal. Dann rufen wir dich nochmal an und dann kannst du meinem Redakteur, dem Wolfram Spielkowski, sagen, ob dein Freund damit einverstanden ist. Und dann würde ich mich mit ihm morgen übermorgen unterhalten. Ja, also. Ja, sollen wir das mal machen? Weil die andere Seite ist natürlich interessant zu hören. Ja, natürlich. Ich würde mal gerne seine Argumente und seine Gefühle erfahren. Mhm. Lass uns mal so verbleiben. Wir setzen uns mit dir noch in Kontakt, wahrscheinlich gleich nochmal, um die Sache genau zu besprechen. Ja, danke. Und dann habe ich ihn vielleicht morgen oder übermorgen hier in der Sendung. Alles klar. Okay. Tatjana, so verbleiben wir. Ja, so verbleiben wir. Und du hörst und siehst dann zu. Ich sehe euch zu. Okay, alles klar. Ciao. Tschüss, Tatjana. Andrea. Andrea, 21. Knack. Ja, hallo. Ja, hallo. Andrea. Ja. Du hast mich hier angerufen. Ja, und zwar wegen dem netten Mann von vorhin, der da die Ganzkörperbehaarung betreibt. Die Enthaarung, ne? Ja, genau. Und du bist so eine nette junge Frau, die auf rasierte Männer steht, oder? Sag mal so, es ist auf jeden Fall angenehmer, wie wenn sich jemand nicht rasiert. Hast du denn schon viele Männer gehabt, die rasiert waren? Nein. Mein jetziger, der Verlobte, der rasiert sich auch. Und das ist auf jeden Fall angenehmer, wie wenn das jetzt jemand nicht tut. Das ist erstens brutal hygienisch und zweitens ist es auch. Es fühlt sich auch schön an, ne? Ja. Ja. Bist du denn auch rasiert? Ja, klar. Ja, dann ist es natürlich besonders schön, wenn so diese nackte, weiche Haut auf die andere nackte, weiche Haut stößt. Ne? Wenn sich das berührt. Ja, herrlich, ich finde es halt angenehmer, weil wenn es, zum Beispiel er hat jetzt eine ziemlich starke Körperbehaarung, und wenn er sich jetzt nicht rasieren würde, also ich würde sagen, es würde verheerend aussehen. Also, ist er denn nur im Schambereich rasiert oder... auch unter den Armen oder den Beinen? Auch unter den Armen, aber es ist nicht so rasiert, dass da gar nichts mehr ist. Nun muss er sich dann ja, wenn du auch rasiert bist, muss er sich bemühen, immer ganz glatt zu sein. Wenn er ein paar Stoppeln hat, ist das für dich dann unangenehm und schmerzhaft? Nö. Also es ist so rasiert, dass es keine Stoppeln sind. Also es ist schon etwas länger. Ja. Aber es ist nicht so, dass sie mehr finden oder nichts mehr sehen. Ach so, es ist nicht ganz glatt rasiert? Nein. Ach so, nur etwas gekürzt? Ja. Ach so, ja, das ist ja nur ein Unterschied. Ja, weil das ist auf jeden Fall angenehm. Bitte? Das ist auf jeden Fall angenehm. Ja, weil der Thomas vorhin, der war ja ganz glatt rasiert, da war kein Härchen mehr zu sehen. Ja, nee, das muss schon sein. Ich möchte ja schon auch morgen, dass ich einen Mann habe. Ach so, dass es nicht irgendwie wie eine Frau ist. Siehst du, dann bist du auch genauso drauf. Stell dir mal vor, du würdest mit Thomas eine Affäre anfangen und liegst mit Thomas im Bett und er tastest dann oder siehst, dass er... Glatt ist wie ein Babypopo da. Das wäre dann nichts für dich. Ich glaube, ich würde anfangen zu lachen. Bestätigst du ja die Erfahrung, die Thomas uns vorhin erzählt hat. Aber warum denn? Ich weiß nicht, das ist... Ist das weiblich für dich? Ja. Nein. Ja. Aber nein. Doch, ich würde schon irgendwie sagen, weil ich denke mal, ein Stück weit der Behaarung gehört schon dazu. Findest du? Ja, schon. Also ich finde das nicht weiblich, wenn ein Mann ganz glatt rasiert ist. Ich finde es ja auch nicht... Kommt halt drauf an, auch wo, also wenn es jetzt der Oberkörper ist oder... Nein, wir reden gerade von der heiklen... Ja, dann ist nicht schlimm, aber wenn es halt unten rum ist, ich weiß nicht, ich kann mich dann nicht so nahe versetzen, weil ich das noch nicht gehabt habe. Also du hättest auch gar keinen Spaß daran, das Experiment mal mit deinem Freund zu machen, mit deinem Verlobten, hast du gesagt, ne? Mit deinem Freund zu machen, dass er sich mal ganz, ganz, ganz glatt rasiert. Hast du keine Interesse daran? Das wird er nie tun. Aber du bist es. Nee, auch nicht. Auch nicht ganz, auch nicht, ne? So, dass das gar nichts mehr da ist. Also das ist, ich weiß nicht, das ist so, ja, so nackig. Da fehlt doch was. Ja, aber das Nackige ist ja vielleicht gerade auch das Erotische daran. Lasst uns doch alle ganz nackig sein. Ja, weiß, nicht so nackig muss es auch nicht sein. Also Andrea, vielleicht entwickelt sich das bei euch ja noch. Ihr seid ja schon ziemlich weit mit der Rasur. Vielleicht macht ihr den letzten Schritt als Experiment. Man kann es ja mal als Experiment machen, auch noch. Ja, man könnte schon, wenn er mitmacht, aber das weiß ich nicht, also ob man das machen muss. Ich würde gerne heute oder auch in den nächsten Tagen noch mit Menschen sprechen, die ganz, ganz glatt rasiert im Schambereich sind. Sowohl Frauen als auch Männer. Und ich möchte mich mit euch über diese und eure Erfahrungen unterhalten. Andrea war jetzt ein Anfang. Ich danke für den Anruf und meine Empfehlung an den Freund. Danke. Tschüss, Andrea. Tschüss. Sandra, 21 Jahre. Hallo, Domian? Hast du Herr Domian gesagt? Ja. Nein, du brauchst immer nicht Herr Domian. Ich sage auch nicht Frau Sandra zu dir. Hallo, Domian, ja, habe ich gesagt. Ach so. Sandra. Ja, ich bin auch mit meinem Freund seit 2 Jahren zusammen. Ja. Und der ist auch rasiert. Ach, ganz glatt rasiert. Wir bleiben beim Thema, wie schön. Ja. Und ich finde es total schön. Also, um es jetzt gleich von Anfang an klarzustellen, er ist ganz glatt rasiert. Ja. Es ist wirklich so, wie wenn man im Gesicht ganz glatt rasiert ist. Genau, genau. Mhm. Und hat er das in eurer Beziehung angefangen oder war er vorher schon glatt rasiert? Nee, das war vorher schon. Und du bist nicht schreiend rausgelaufen? Überhaupt nicht. Das war bei mir auch so. Ich hatte gehofft, dass es bei ihm auch so ist, ja. Mhm. Und wie der Zufall sollte, war es halt auch so bei ihm. Mhm. Er ist auch unter den Achseln rasiert, so nebenbei noch. Mhm. Und ja, ich finde es halt echt schön. Ich meine, ich finde halt die Haare da unten nicht so besonders toll. Mhm. Zum Beispiel beim, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt zum Beispiel beim Oralverkehr oder so, da bleiben einem die Haare im Mund. Hat man gerne ein halbes Pfund Haare im Mund, ne? Ja, wenn es dann nicht so... Nee, das ja, ja. Nun sagte gerade die Andrea, dass sie das weibisch findet, wenn ein Mann so ganz glatt rasiert ist. Den Unterschied bemerkt man ja schon, dass das ein Mann ist. Ne? Gerade dann sieht man ihn eigentlich, wenn, ja, er, wenn alles frei liegt. Ne? Also ich meine, es sieht schon anders aus wie bei einer Frau, würde ich mal sagen. Ja, fast. Ja, stimmt schon. Ja, also ich finde es auf jeden Fall schön. Rasiert ihr euch denn gegenseitig auch manchmal? Wir haben das einmal gemacht, aber muss nicht sein. Also das findest du nicht, dass das auch so ein sexuelles Vorspiel sein kann? Nö. Wie rasiert ihr euch? Oder fangen wir bei dir an. Wie rasierst du dich? Mit Enthaarungscreme. Mit Enthaarungscreme? Mhm. Ja. Und, wie geht das? Man, das ist so eine Art Schaum, ne, glaube ich. Ich kenne es aus dem Krankenhaus. Das ist Creme. Creme. Und das muss man einwirken lassen und dann spült man es ab und dann fallen die Haare runter, ne? Genau, genau. Gibt es danach nicht so eine sehr unangenehme Rötung? Ja, ich sage mal so, wenn man es selten macht, dann ja. Mhm. Aber wenn man es jede Woche macht, dann nicht mehr. Machst Am Anfang ist es so, aber nicht mehr. Machst du es jede Woche? Ja, ich mache es schon seit meinem 12. Lebensjahr. Seit dem 12. Lebensjahr? Ja, ja. Bei mir sind die Haare ziemlich früh gekommen und ich habe es gehasst, ja. Mhm. Und ich habe es gleich entfernt, gleich am Anfang, alles weg. Mit wissender Mutti oder heimlich? Nie heimlich. Heimlich? War schon heimlich, ja. Und wenn man das dann abgespült hat, muss man das irgendwie noch desinfizieren, irgendwie mit Alkohol oder so? Nee, um Gottes Willen. Und da geht man wahrscheinlich laufen, ne, wenn man da Alkohol drauf spült. Nee. Das ist ziemlich sicher, wenn man das dann, das darf man dann nicht mit Alkohol. Also am Anfang ist es ein bisschen unangenehm, ja. Und wie macht dein Freund das? Der rasiert sich. Der rasiert sich. Rasiert er sich nass oder mit einem Elektrorasierer? Nee, nass. Nass. Unter der Dusche halt. Wobei es schon schwierig ist, dass den Hodensack nass zu rasieren, ne? Das ist ja nur weich und schrumpelig und da schneidet man doch gerne mal daneben. Nee, mit Gottes Willen, nee, noch nicht passiert. Zum Glück, nee, ist noch nie passiert. Aber das ist dann schon eine aufwendigere Aktion, ne? Das nass zu rasieren für ihn. Oder geht's auch recht schnell? Geht schnell, weil es wächst ja nie großartig nach. Stimmt, es ist ja immer nur so ganz wenig. Und dann muss er das aber auch alle 3-4 Tage sicher machen, ne? Genau, ja. Mhm. Macht er auch. Ja. Das heißt, du hast deinen Freund noch nie behaart erlebt. Nee, will ich auch gar nicht. Würdest du so weit gehen, dass du das sogar, dass du es geiler findest, so? Wenn es behaart wäre? Nein, so, wenn er nackt ist, ganz nackt ist. Ja, schon, ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil mein voriger Freund, ich bin jetzt mit dem schon seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Und mein voriger Freund, der hat sich nicht rasiert, ja. Mhm. Und das fand ich einfach, es kam mir vor wie im Urwald. Also ich fand es einfach nur widerlich. Ich weiß nicht, also als ob ich danach suchen müsste, ne? Mir hat mal ein Bekannter erzählt, dass er es ganz gerne machen würde wollen, aber er sich schämt, im Sportverein sich dann von den anderen Männern zu zeigen, weil das hätte sowas, auch das Argument, es hätte sowas Weibisches oder was Schwules. Nee. Damit hat dein Freund aber auch keine Probleme. Nee, um Gottes Willen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass er ein Moslem ist. Ah ja, das ist natürlich eine andere Tradition dann auch. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass bei denen ist es halt so. Es ist halt einfach nur hygienischer. Mhm. Aber mal davon abgesehen, auch beim Sex, ne, ist das Feeling viel schöner. Man spürt intensiver. Ja, ja. Es ist einfach intensiver. Man hat ja sonst quasi so als Zwischendecke noch die Haare, ne? Und so fühlt man sich direkt Haut auf Haut. Genau, genau. Und das ist dann auch viel spannender. Auf jeden Fall. Ja, also ich sage, ich wollte dem Thomas nur noch sagen, die Mädels, die er bis jetzt getroffen hat, sind in meinen Augen ein bisschen blöd, wenn sie ihn jetzt darauf reduzieren, dass sie das wirklich finden. Das sind dumme Dinger. Ja. Ne? Wenn die deshalb rauslaufen, also dann hat er sie auch gar nicht verdient. Eben, und der soll echt dabei bleiben, weil das ist echt klasse und ich finde es gut, dass ein Mann das macht. Ja. Sollten fast alle Männer machen. Also du machst Thomas richtig Mut, er soll bei seinem rasierten Schamhaar bleiben. Genau. Und hoffen wir, dass er mal so eine Frau trifft wie dich. Okay. Sandra, viel Spaß euch beiden beim Sex. Beim ganz nackten Sex. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Wen haben wir jetzt? Es kommt der Lars und Lars ist 21. Hallo? Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Ja, Lars. Ich mit dir über das Thema sprechen, Lernprobleme in der Schule. In der Schule? Ja. Gehst du noch zur Schule? Nein, das nicht mehr. Aber, naja. Aber? Naja, früher mal zur Schule gegangen. Also erst habe ich die Grundschule gemacht. Hm? Also ich erzähle das jetzt mal ein bisschen so. Hm? Geh mal noch ein bisschen näher an den Telefonhörer. Du klingst so aus der Dose irgendwie. Hm? Ja. Verstehst du mich jetzt besser, Lumia? Ja, red mal los. Hm? Auf jeden Fall, erst habe ich Grundschule gemacht. Dann haben die gemerkt, dass ich das da nicht schaffe. Mhm. Und daraus auf eine andere Schule. Mhm. Ja, und von da aus auf eine Sonderschule und von da aus, naja, haben sie es dann mir auch nicht geschafft. Naja, von da aus bin ich auf eine Schule gekommen, naja, für Geistigbehinderte. Right. Du warst auf einer Grundschule, hast du es nicht geschafft. Dann bist du auf eine Sonderschule gekommen, hast du es auch nicht geschafft. Und bist Nein, dann auf eine Vorschule, ey. Vorschule. Und bist dann, weil du es da auch nicht geschafft hast, in eine Schule für geistig Behinderte gekommen? Ja. In welchem Alter? Oh, in welchem Alter? Mal überlegen. Mit 18 so, sag ich mal. Mit 18? Ja, also, na, mit 18 nicht so. Ich sag mal so mit, schwer zu sagen, jetzt 15, 16, sag ich jetzt mal. Und wie lange warst du dann auf dieser Schule für geistig Behinderte? Keine Ahnung mehr. Also das. Wie, keine Ahnung mehr? Das weißt du nicht? Nee, also das ist mir jetzt ein bisschen entfallen. Das ist auch schon ein bisschen her. Glaube ich dir nicht. Das musst du bist 21, du musst doch wissen, wie lange du auf der Schule warst. Ein Jahr, zwei Jahre. Ja, ich sag mal. Also soll ich jetzt sagen, du warst zu Recht auf einer Schule für geistig Behinderte, wenn du das nicht mehr weißt? Oder wie soll ich das verstehen? Nein, nur 5 Jahre waren das. 5 Jahre. Bis zu deinem 18. Lebensjahr, oder was? Ja, darüber hinaus noch. Lars, was machst du denn jetzt im Moment? Arbeitslos. Hm. Weil ich hatte schon mal bei der Stadt angefangen, als Fußgärtner. Hm. Naja, und das war halt nur für 7 Monate saisonbedingt. Also, was war jetzt der... Wieso hast du mich eigentlich angerufen? Eigentlich war das also mit einem schulischen Problem. Mhm. Weil durch, sag ich mal, hab mal keine Freunde, keine Freundin. Mhm. Durch, oh, ich sag mal, putzt man manchmal die Leute auch runter. Da halt man halt eben für, sag ich mal, ein bisschen blöder oder sowas. Lars, du hast folglich dann auch keinen Schulabschluss, ne? Ja, nicht so richtig, sagen wir mal so. So eine Beurteilung habe ich auf der letzten Schule gekriegt, mhm. Ja, und das war's. Ich stelle mir sehr schlimm vor, wenn man nicht geistig behindert ist. Mag jetzt ein Vorurteil sein, aber ich stelle es mir halt einfach so vor. Und wenn man dann auf einer Schule ist, wo ausschließlich geistig Behinderte sind, war das nicht für dich sehr, einfach nur schlimm und demütigend auch? Ja, sagen wir mal so, die haben einfach so eine Tour, sag ich mal, mit mir auf der anderen Schule geschoben, dass sie mich einfach abgeschoben haben. Weil ich hatte davor mal einen anderen Lehrer und der Mann hatte einen Herzinfarkt. Bei dem hat auch mein Vater gesehen, dass es voranging. Nur, der gute Mann lebt nicht mehr und das war's dann. Hast du denn überhaupt was gelernt, richtig? Kannst du schreiben, lesen, rechnen? Nee, das ist das Problem. Du kannst nicht schreiben und lesen? Nein. Kannst du auch nicht sehr rechnen? Rechnen auch nicht. Was sagen wir mal, dann muss ich mich bei dir entschuldigen, dass, als ich gerade sagte, dass du das nicht weißt, wie lange du da warst und das nicht zusammenrechnen kannst, den Abstand der Jahre. Dann entschuldige ich mich hiermit. Dann ist das klar. Also ist in Ordnung. Du kannst auch nicht schreiben und nicht lesen. Ja, also das Abschreiben kann ich ja, aber lesen nicht. Mhm. Aber fühlst dich selbst durchaus fit im Kopf, ne? Klar. Ja, ich sag mal einfach so handwerkliche Sachen, mhm. Habe ich so ein bisschen was von weg. Sag mal, Lars, was wäre denn dein Traum, wenn du dir was wünschen könntest, so in Richtung Beruf? Was würdest du gerne machen? Ja, da arbeite ich ja drin. Na, was denn? Ich sag jetzt mal, entweder zur Stadt gehen oder irgendwo mal im Landschaftsgärtner was machen. Also Gärtnerei eigentlich, Gärtner zu werden. Ja. Also wenn ein Traum, eine Ausbildung sogar zu machen als Gärtner. Ja, Ausbildung könnte schwierig werden. Also, nee, ich habe ja so von Wunschträumen gesprochen. Ja, ja. Das wäre sicher eine tolle Sache, wenn das klappen würde. Ja, wäre eine tolle Sache. Lars, du bist ja nur noch sehr jung, ne? 21. Ja. Da gibt es genügend Möglichkeiten auch noch. Da wird vieles angeboten, auch von staatlicher Seite, dass Leute, die in dem Alter oder auch älter natürlich Analphabeten sind, dass du das lernst nachträglich und dass du vielleicht sogar nachträglich deinen Hauptschulabschluss machen könntest. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, nachgedacht schon, Doradomia, nur das Problem ist, es ist wirklich kompliziert und nicht einfach, ne? Hast du da Doradomia gesagt? Nein, nein. Hab ich falsch verstanden? Ja, das ist falsch verstanden. Ich habe gesagt, das ist nicht so ganz einfach, habe ich gesagt. Mhm. Klar, es ist nicht einfach, aber es wäre doch zumindest eine Möglichkeit, die du, so ein Strohhalm, zu dem du greifen solltest, um mehr und das Beste aus deinem Leben zu machen. Weil du möchtest doch, also es ist ja nur keine Perspektive, vielleicht ein Leben lang nur Hilfsarbeiter zu sein. Nichts gegen Hilfsarbeiter, aber wenn du mehr machen könntest, wäre doch für dich auch schöner. Ja, ist klar. Nur ich habe in der Gärtnerei, also sprich da bei der Stadt, Kollegen gehabt, der ist auch ein Hilfsgärtner. Mhm, klar, sicher gibt's das. Wo lebst du denn im Moment eigentlich? Zu Hause. Bei den Eltern. Mhm. Ja. Und könntest du auch noch eine Weile leben? Ja. Hast du dich denn mal erkundigt bei der Volkshochschule oder wo immer man das auch machen kann, wie das ist mit solchen Kursen, dass du zumindest rechnen, damit du zumindest schreiben und lesen lernst? Nein, habe ich noch nicht. Aber das solltest du machen, Lars. Ja. Schon sehr bald. Das kannst du auch in Abendkursen machen, damit du zuerst mal so die Grundkenntnisse bekommst. Ja. Ist dir das peinlich, dich so zu offenbaren, hier, ich kann nicht lesen und schreiben? Was heißt peinlich, du mir? Oh, ich merke, wir haben nicht mehr viel Zeit zum Reden. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Was heißt peinlich? Ich sag, ist immer ein Tabuthema bei manchen Leuten. Wer weiß das denn jetzt überhaupt so in deinem Umfeld? Also meine Eltern wissen das. Mhm. Ne? Und bei sonstigen Leuten tue ich einfach so, tue ich jetzt einfach mit ein bisschen Cooles auszu. Hast du einen Führerschein? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hättest du aber auch gerne, ne? Ja, wenn's für einen Roller. Wäre mal nicht schlecht. Ja, klar. Aber den Führerschein kannst du dann natürlich auch nur machen, oder... Ja. Ne, wenn, du kannst keine Zeitung lesen. Du kannst im Fernsehen auch nichts lesen, in dem Sinne, ne? Nö, aber... Kannst du denn Zahlen lesen? Zahlen, ja, klar. Also meine Telefonnummer kannst du mal annehmen hier vorne. Ja, die nehme ich über. Mhm. Also die habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Mhm. Also, weil die ist, habe ich mir abgeschrieben und da, also... Gut, im Kopf habe ich sie nicht, aber ich habe sie auf dem Zettel parat stehen. Also das ist... kein Problem. Was sagen deine Eltern denn dazu, zu der ganzen Sache? Ja, sagen die dazu? Ich bin auch, wie gesagt, in verschiedenen Einrichtungen gewesen. Am Anfang haben sie mir gesagt, ich könnte Sonderschule machen, Sonderschulabschluss machen, und dann haben sie mir gesagt, ich könnte Hauptschule machen. Also, die haben uns da also ziemlich vernetzt, sag ich mal. Bist du bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch einen Bruder. Und was machen deine Eltern vom Beruf? Dein Vater? Der macht irgendwas mit Lampen. Mit Lampen? Mhm. Hast du denn ganz guten Draht zu deinen Eltern? Ja, doch. Das schon. Also mein Bruder geht aufs Gymnasium und so. Ja. Also, Lars, pass auf. Du wirst jetzt gleich auflegen und dann wirst du von meiner Psychologin, von der Annette, gleich nochmal angerufen. Ja. Und die wird dir ein paar Adressen geben, wohin du dich wenden kannst. Du kannst ja Zahlen aufschreiben, ne? Also, dann kannst du dir ein paar Telefonnummern geben. Damit du dich mal erkundigst bezüglich solcher Kurse, dass du zumindest lesen und schreiben lernst. Ja. Ja? Domia, kann ich von dir ein Autogramm haben? Ja, kannst du haben. Wenn wir dich gleich anrufen, dann sagst du noch deine Adresse der Annette und meiner Psychologin, dann kriegst du auch eins. Ja, okay? Alles klar, danke. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Leo Scholten und unser Thema morgen heißt, ich habe es ja gerade schon gesagt, soll ich oder soll ich nicht? Wer von euch steht vor einer ganz speziellen Frage in seinem Leben, sei es nun was Profanes oder auch was sehr Ernstes, was sehr Schicksalhaftes, soll ich oder soll ich nicht? Das ist unser Thema morgen. Ihr erreicht mich ab 0 Uhr und um 1 sind wir im Radio und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Bis dahin, ciao.